hinter dem Horizont. Hinter dem Horizont beschließt zwar unser Album, aber öffnet die Grenzen jenseits der Vorstellungskraft in eine neue Welt, die jeder für sich erkunden und erleben kann. Uferlos, unendlich, frei. Es war ziemlich schnell klar, dass hinter dem Horizont das letzte Lied des Albums werden sollte und auch der Titeltrack. Naja, und wie das mit so Titelsongs und auch so letzten Songs auf Alben gerne so ist, sind das die, in die man besonders viel Mühe legt und auch einen letzten Song halt den bleibenden Eindruck eines Albums beim Hörer bestimmt. Und dementsprechend haben wir da auch irgendwie sehr viel und sehr lange an kleinsten Details drin gefeilt, bis der Song halt jetzt die Form hat, wie sie jetzt auf der CD vorliegt. Das war schon ein Stück Arbeit, aber es hat Spaß gemacht.